Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Und sagten zu ihm, Herr, bist du's?